Andacht am 25.08.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Gott ist Licht. Das Leben ist gut, das Leben ist wunderbar, wenn du es richtig lebst, wenn du es falsch lebst, ist es nicht so gut. Ich werde wie immer noch warten, bis die Leute reinkommen. Es wird wärmer in Sao Paulo. Noch nicht warm, aber wärmer. Also können wir hier im T-Shirt sitzen. Wir Österreicher. Die Brasilianer brauchen noch ein Sweatshirt. Okay, ich denke, wir fangen an. Ich werde heute mit euch durch einige Teile des ersten Johannesbriefs gehen, und zwar in der Passion-Übersetzung. Ich liebe den ganzen Johannesbrief. Und heute Morgen hatte ich den Impuls, ihn in der Passion-Übersetzung zu lesen. Und ich habe ihn natürlich nicht nur in der Passion gelesen, sondern ihn auch mit anderen Versionen und mit dem Griechischen verglichen. Wir werden jetzt im ersten Kapitel beginnen bei Vers 5. Es ist interessant, dass ich das Gefühl hatte, dass der Herr mich wieder zu einem Abschnitt führt, der so ähnlich ist wie das, was wir gestern gelesen haben. Aber es ist trotzdem anders. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass wir Licht sind. Doch heute sprechen wir über Gott, der Licht ist. Und dann werde ich vielleicht noch über etwas anderes aus Kapitel 2 mit euch sprechen, falls wir dazu kommen. Also, hier ist der Vers 5. Dies ist die lebensspendende Botschaft, die wir ihn sagen hörten, und sie klingt immer noch in unseren Ohren nach. Wir wiederholen nun seine Worte für euch. Gott ist pures Licht. Du wirst noch nicht einmal eine Spur von Finsternis in ihm finden. Das ist sehr interessant. Der Apostel Johannes sagt, wir haben ihn sagen gehört und es klingt immer noch in unseren Ohren nach. Wisst ihr, der Apostel Johannes hat das auch im Johannesevangelium geschrieben und er hat es mehr betont als Matthäus, Markus oder Lukas. Johannes sagt, er ist das Licht der Welt. Und wenn du das durchgehst, was Jesus gesagt hat und was von Johannes aufgegriffen wurde, merkst du, dass Jesus tatsächlich das wahre Licht ist, das in die Finsternis geschickt wurde. Und es ist interessant, dass dies so bedeutsam für Johannes war, dass er es nicht nur im Evangelium geschrieben hat, sondern dass er hier sagt, es klingt immer noch in unseren Ohren nach. Schaut, was er weiter sagte. Er sagte, dies ist die lebensspendende Botschaft. Es gibt heutzutage so viele Botschaften, die wir hören, die kein Leben spenden, sondern Leben rauben. Wenn ich nur schaue, wie viele religiöse Botschaften heute gepredigt werden, die die Menschen leer und leblos zurücklassen. Wie viele schreckliche Dinge sagt Gott scheinbar zu seinen Kindern? Johannes sagt, Gott ist Licht und es gibt noch nicht einmal eine Spur von Finsternis in ihm. Viele Christen leben ein bisschen Licht, aber auch ein bisschen Finsternis. Viele Christen und viele Gemeinden predigen ein bisschen Licht vermischt mit etwas Finsternis. Aber wie kann man Licht überhaupt mit Finsternis vermischen? Daniel und ich sitzen gerade im Licht. Es gibt hier zwei starke Lampen vor uns, es gibt Lichter über uns und hinter uns, aber der übrige Raum ist nicht ganz erleuchtet. Es gibt zwei Personen, die hinter uns sitzen und die sitzen viel mehr im Dunkeln als wir. Wenn wir also im Licht sind, kannst du gleichzeitig in einem Bereich mit ein bisschen Licht und ein bisschen Dunkelheit sein. Und das denken auch viele Menschen über Gott. Alles hängt sehr davon ab, in welcher Stimmung sich Gott gerade befindet. Jemand hat mit mir über die Gemeinde in Reading gesprochen, die Bethel Church. Das war vor vielen Jahren und es war ein Pastor aus Brasilien. Der Pastor mochte Bethel und er fuhr immer wieder dorthin. Doch nun sprach er mit mir darüber, dass er sich große Sorgen über die Gemeinde machte. Und weißt du, worüber er besorgt war? Er war besorgt darüber, dass Bethel nun die Botschaft predigte, dass Gott ausschließlich gut ist. Er ist niemals zornig. Er ist immer glücklich. Er hat immer gute Laune, wie dieser Mann sagte. Und das hat ihn so sehr aufgeregt. Überleg dir einmal, wie oft im Christentum ein Gott gepredigt wird, der Licht ist, doch in dem es gleichzeitig auch immer Spuren von Dunkelheit gibt. Denk doch nur an dein eigenes Herz, wie viel Vermischung es dort gibt im Hinblick auf dein Bild von Gott. Und Johannes wollte das ganz klar machen, dass es noch nicht einmal eine Spur von Finsternis in Gott gibt. Er ist pures Licht. Wir können keine Spur von Finsternis in Gott finden. Er ist Licht. Sein ganzes Wesen ist Licht. Dies ist die Essenz von ihm. Jakobus drückt das folgendermaßen aus: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott, dem Vater des Lichts. Seht ihr, Gott ist nicht nur Licht, sondern er ist der Vater des Lichts. Er ist der Autor des Lichts. Ganz am Anfang sagt die Bibel, die Erde war wüst und leer. Im hebräischen Original steht hier, sie war in Finsternis und im Chaos. Was bedeutet das, wenn die ganze Welt in Finsternis und im Chaos ist? Viele, viele Christen lesen diesen Abschnitt und sie glauben etwas, das meiner Meinung nach nicht stimmt. Die Erde war formlos und leer. Sie war Finsternis und Chaos. Und die Bibel sagt, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann sagt die Bibel, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Normalerweise denken die Menschen, dass dies der Moment war, in dem Gott das Licht geschaffen hat. Aber ich glaube das nicht. Die Leute sagen, Gott sprach und dann schuf er das Licht. Der Grund, warum ich das nicht glaube, ist ziemlich einfach. Hat Gott in diesem Augenblick tatsächlich etwas durch Sprechen geschaffen? Beim Rest der Welt stimmt das selbstverständlich. Ja, es ist Schöpferkraft in Gottes Wort. Doch ich glaube, dass Gott an dieser Stelle, an der die Bibel sagt, es werde Licht und es wurde Licht, gar nichts geschaffen hat. Ich sage dir warum. Ich persönlich denke, dass dies keine gute Übersetzung ist. Erinnerst du dich an das zweite Buch Mose, als Mose in der Wüste war und einen brennenden Busch sah? Und aus der Mitte des brennenden Busches sprach Gott zu ihm. Und was sagte Gott? Hey, hör zu, du musst losgehen und mein Volk freisetzen. Und Mose antwortete, aber wer bist du? Was soll ich den Leuten sagen, wer mich gesandt hat? Ich bin sicher, dass die von euch, die die Bibel kennen, genau wissen, was Gott gesagt hat. Er sagte Folgendes: Es werde Gott, das sagst du zu den Menschen, die fragen, wer dich gesandt hat. Hat er das wirklich gesagt? Ja, eigentlich schon. Ich sage euch warum. Genau dasselbe hebräische Wort, das Gott in 2. Mose am brennenden Dornbusch verwendet hat, als er sagte, der Ich Bin hat dich gesagt, wird auch verwendet, wenn dort steht, es werde. Das heißt, wenn in der Bibelübersetzung von 1. Mose steht, es werde Licht, glaube ich nicht, dass Gott das so gesagt hat. Wenn ich das glaube, muss ich auch glauben, dass er in 2. Mose gesagt hat, es werde Gott. Denn in dem Kontext, in dem sich Jesus selbst als das Licht bezeichnet, sagte er auch: Bevor Abraham war, bin ich. Jesus greift also dieselbe Aussage auf, die ewige Manifestation von sich selbst. Ich glaube, 1. Mose 1 sollte eigentlich so übersetzt werden: Am Anfang war die Erde ein Chaos und die Erde war dunkel. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sagte: Ich bin Licht. Und da war die Manifestation von Licht. Denn es ist dasselbe hebräische Wort. Gott hat also kein Licht geschaffen, sondern er hat sich lediglich als das Licht manifestiert. Die erste echte Manifestation von Gott in der Bibel ist also Licht. Er manifestierte sich als erstes als Licht. Er ist der Vater des Lichts. Er ist der Autor des Lichts. Und als solcher ist absolut keine Spur von Finsternis in ihm. Warum ist das so wichtig? Denn in dem Moment, in dem wir uns nicht sicher sind, ob er tatsächlich nur rein, nur Licht, nur perfekt ist, schreiben wir ihm so viele Dinge zu und wir klagen ihn deswegen an. Jakobus sagt: Jede gute und vollkommene Gabe kommt von Gott, dem Vater des Lichts, und es ist keine Veränderung noch ein Schatten in ihm. Jakobus vergleicht also die guten Dinge mit Gott als Licht. Johannes sagt: Wir haben gehört, wie er sagte, er ist Licht, es gibt keine Finsternis in ihm. Das heißt, die Tatsache, dass Gott Licht ist, hat damit zu tun, dass Gott nur gute Dinge hat und tut. In Amerika gibt es eine wirklich schreckliche Aussage, die von Versicherungsgesellschaften verwendet wird. Viele Versicherungsgesellschaften haben eine Klausel, die besagt: Wenn etwas ein Akt Gottes war, übernimmt die Versicherung die Kosten nicht. Du hast das schon gehört, nicht wahr? Wisst ihr, was sie als Akt Gottes bezeichnen? Die schlimmen Dinge, durch die Menschen umkommen. Hurricanes, Tornados, Erdbeben. Das nennen sie einen Akt Gottes. Und so viele Christen tun dasselbe in ihren Herzen. Gott hat das getan. Gott ließ das geschehen. Und dann kommt die große Frage: Wenn Gott Liebe ist, warum hat er das dann nicht verhindert? Seht ihr, wir stellen damit in Frage, dass er Liebe ist, dass er Licht ist, dass er vollkommen ist. Und deshalb schreiben wir ihm so viele Dinge zu, die nichts mit ihm zu tun haben. Ich sage euch, warum das so gefährlich ist. Du wirst stets das erleben, was dein Herz glaubt. Du wirst genau das erleben, was dein Herz über Gott glaubt. Selbst wenn Gott gar nicht so handelt. Unser Herzensglaube treibt uns in die Richtung, so dass wir die negativen Dinge erleben, die Gott unserer Meinung nach tut. Aber Gott tut das nicht. Unser eigener Herzensglaube hat diese schrecklichen Situationen erschaffen. Und wegen unserem verdrehten Herzensglauben beschuldigen wir nun Gott. Siehst du, ich wusste, dass Gott das tun würde. Nun haben wir den Beweis, dass Gott ein bisschen Finsternis in seinem Wesen des Lichts hat. Doch es gibt keine Finsternis in Gott. Wenn etwas gut ist, wenn es perfekt ist, dann kommt es von Gott. Es ist so wichtig, dass wir lernen, die richtigen Dinge über Gott zu glauben. Du kannst keine Spur von Finsternis in ihm finden. Wenn wir das verstehen und uns immer wieder daran erinnern, wie atemberaubend er ist, dann muss unsere natürliche Reaktion darauf Vers 6 sein. Dort steht: Wenn wir behaupten, dass wir das Leben mit ihm teilen, aber weiterhin im Reich der Finsternis wandeln, dann machen wir uns etwas vor und wir leben nicht in der Wahrheit. Überleg dir das. Überleg doch, wie passt das überhaupt zusammen? Gott ist pures Licht und wir glauben, dass wir dieses Leben tatsächlich mit ihm teilen. Das heißt, wir sind dann ebenfalls Licht, wegen ihm, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dennoch leben wir weiterhin in der Finsternis. Johannes sagt, wenn du auf diese Weise lebst, dann machst du dir etwas vor. Du lebst ganz und gar nicht in der Wahrheit. Ich sage euch etwas, wir werden immer entsprechend der Identität handeln, die wir in uns wahrnehmen. Aber wir werden auch immer entsprechend der Identität handeln, die wir bei Gott wahrnehmen. Wenn wir die Vorstellung haben, dass Gottes Identität Licht mit ein bisschen Finsternis ist, dann wird unser Herz glauben, dass er uns gegenüber so handelt. Wenn etwas nicht so Erfreuliches geschieht, und das gehört zum Leben dazu, dann sagt unser Herz sofort, ah, was habe ich falsch gemacht, dass Gott mir das angetan hat. Wir leben permanent in diesem schrecklichen Teufelskreis. Wir erleben Dinge, die nichts mit Gott zu tun haben. Häufig sind es die Konsequenzen unserer eigenen Entscheidungen. Aber weil wir glauben, dass es doch eine Spur von Finsternis in Gott gibt, schreiben wir genau diese Dinge, die passieren, nun Gott zu. Wir übernehmen nie die Verantwortung für unsere falschen Entscheidungen. Wir lernen nie richtig im Licht zu leben. Und die Bibel sagt, wir machen uns in Wirklichkeit etwas vor. Wir können nicht im Reich der Finsternis wandeln und sagen, oh, ich bin im neuen Bund, also ist alles gut. Paulus hat uns davor gewarnt. In mehreren Briefen schrieb Paulus, so funktioniert das nicht. Wenn du der Sünde gestorben bist, wie kannst du dann weiterhin sündigen? Wisst ihr, der neue Bund ist eine wichtige Wahrheit, die wir verstehen müssen. Aber es ist noch eine wichtigere Wahrheit, dass wir darin wandeln. Überleg dir das. Du wandelst nicht wirklich im neuen Bund, indem du einfach alles aussprichst, was Jesus für dich getan hat. Du wandelst im neuen Bund, wenn du tatsächlich im Licht lebst. Das ist eine wichtige Wahrheit, die wir verstehen müssen. Johannes sagte nicht, und das hat viele Menschen verwirrt, er sagte nicht, wenn du einmal in eine Sünde hineintappst, dann wandelst du in Finsternis und dann machst du dir selbst etwas vor. Er sagte, wenn du weiterhin darin wandelst. Es gibt Christen, die leben buchstäblich seit langer Zeit permanent in Finsternis und sie haben das akzeptiert. Verurteile mich nicht, du weißt nicht, was ich als Kind erlebt habe, so bin ich eben. Und sie wandeln weiterhin in der Finsternis. Dazu sagt Johannes, wenn du das tust, machst du dir selbst etwas vor. Du lebst nicht wirklich in der Wahrheit, weil er Licht ist und du ebenfalls Licht bist. Also praktiziere dies und lebe darin. Schau, was er in Vers 7 sagt. Das ist so wunderschön ausgedrückt in der Passion. Doch wenn wir immer weiter im puren Licht leben, das ihn umgibt, dann haben wir ununterbrochene Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns ständig von aller Sünde. Seht ihr, hier sagt Johannes erneut, dass es ein Lebensstil ist. Wenn du den Kontext liest, siehst du, dass Johannes nicht sagt, ah, wenn ihr in Sünde hineintappt, dann ist es vorbei, Leute. In Wirklichkeit sagt er das Gegenteil. Er sagt, ich sage euch all diese Dinge, damit ihr nicht mehr in Sünde leben müsst. Aber auch wenn ihr das tut, gibt es dennoch Momente, in denen ihr sündigt. Und das ist der Moment, in dem uns das Blut Jesu immer und jederzeit vollkommen rein macht. Einfach ausgedrückt sagt Johannes hier, zuerst einmal müssen wir glauben, dass es keine Spur von Schlechtigkeit, von Finsternis in Gott gibt. Du wirst keinen Sieg über die Finsternis haben, wenn du glaubst, dass es auch nur eine Spur von Finsternis in Gott gibt. Überleg dir das. In dem Moment, in dem dein Herz glaubt, dass es vielleicht doch eine Spur von Finsternis in Gott gibt, kannst du keinen Sieg über Finsternis haben, denn diese Finsternis könnte möglicherweise auch Gott sein, gegen den du dich dann wehrst. Denk mal darüber nach. Wenn du die Theologie hast, dass Gott ein guter Gott ist, in dem es aber trotzdem ein kleines bisschen Finsternis gibt, wenn du glaubst, dass er schlechte Dinge tut, er schickt mich in die Wüste, er hat Krankheit in mein Leben gebracht, weil ich ungehorsam war, all diese dunklen Seiten von Gott, wenn unser Herz glaubt, dass es eine Spur von Dunkelheit in ihm geben könnte, wie solltest du dann im Licht wandeln können? In dem Moment, in dem du mit Bereichen der Finsternis in deinem Leben kämpfst und versuchst, sie zu überwinden, weil du weißt, dass ein Christ nicht so leben sollte, wird dein Herz dir sagen: Ah, das könnte von Gott sein, Gott will dich durch diesen Kampf etwas lehren. Und dann glaubst du das in deinem Herzen und nun kannst du niemals Sieg über Finsternis haben. Niemals. Johannes erklärt uns diese Dinge, damit wir tatsächlich ein Leben führen können, in dem wir Sieg über die Finsternis haben. Und dann sagt er in Vers 6: Wenn du behauptest, dass du tatsächlich Anteil an seinem Licht hast und du weiterhin in der Finsternis wandelst, dann stimmt das in Wirklichkeit nicht. Wie kannst du Anteil am Licht Gottes haben, der pures Licht ist, und dennoch weiterhin in der Finsternis wandeln? Das funktioniert nicht. Johannes sagt: Welche Erfahrung machen Christen? Sie haben verstanden, dass Gott Licht ist und sie haben Anteil an seinem Licht, doch es gibt Momente, in denen sie das in der Praxis nicht ausleben. Das sind die Momente, in denen sie in Sünde fallen. Das sind die Momente, in denen das Blut Christi immer ausreicht, um uns zu reinigen. Das heißt, der Sieg über die Sünde kommt nicht dadurch, dass du dich besonders anstrengst und versuchst, nicht in der Finsternis zu wandeln. Sieg über die Sünde bedeutet als erstes, dass du das Richtige über Gott glaubst. Und dann musst du das Richtige glauben, was er durch Jesus Christus getan hat, und du musst dich danach sehnen, in dieser wahren Einheit mit ihm zu leben. Das ist der Sieg. Und das beschreibt Johannes hier so wunderschön. Schau, er sagt in Vers 7: Wenn wir immer weiter im puren Licht leben, das ihn umgibt, dann haben wir ununterbrochene Gemeinschaft miteinander. Wisst ihr, ich habe früher geglaubt, dass die Stelle von der Gemeinschaft unter Menschen spricht. Aber heute Morgen, als ich in meinem Sessel saß und über diesen Abschnitt meditierte, war ich mir nicht sicher, ob es das tatsächlich bedeutet. Ich glaube, dass es natürlich eine solche Anwendung davon gibt. Daniel und ich können keine echte Gemeinschaft miteinander haben, wenn wir etwas voreinander verbergen. Wenn ich nie wirklich weiß, was er tatsächlich kommunizieren will und es immer verborgene Bereiche in seinem Leben gibt, können wir keine echte Gemeinschaft haben. Aber ich glaube, dass es in diesem Abschnitt nicht um die Gemeinschaft unter Brüdern und Schwestern geht. Und ich sage euch, warum ich nicht mehr sicher bin, ob das tatsächlich gemeint ist. Denn im Kontext sagt Johannes im Vers 3 Folgendes: Denn wahrhaftig ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus der Gesalbte. Johannes sagt also, dass wir echte Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus haben. Und hier spricht er darüber, wie wir echte Gemeinschaft miteinander haben können, nämlich indem wir im Licht wandeln. Überleg dir das. Zuerst einmal, was meint Johannes, wenn er von Gemeinschaft spricht? Leider ist dies ein Wort, das in christlichen Kreisen völlig falsch verwendet wird. Wir gehen zu einem Treffen in einem Gebäude und dann singen wir dieselben Lieder, hören demselben Prediger zu und stehen anschließend zusammen und reden miteinander. Und wenn wir eine Stunde miteinander gesprochen haben, dann sagen wir: Oh, wir hatten so eine gute Gemeinschaft. War das nicht eine wunderschöne Gemeinschaft heute Morgen in der Versammlung? Doch das griechische Wort Gemeinschaft meint etwas anderes, Leute. Vor vielen Jahren habe ich das griechische Wort, das hier verwendet wird, an jeder einzelnen Stelle nachgeschlagen, an der es im Neuen Testament vorkommt. Die Bedeutung davon ist so tief und so kraftvoll. Es bedeutet nicht, dass wir Zeit miteinander verbringen und miteinander reden. Es meint noch nicht einmal, dass wir zusammen sitzen und eine wunderbare Zeit miteinander haben. Das Wort Gemeinschaft hat im Griechischen folgende Bedeutung: Ein vollkommenes Teilen unseres Lebens miteinander. Bis zu dem Punkt, wenn du eine finanzielle Not hast und ich habe das Geld, dann werde ich dir mein Geld geben. Es wird tatsächlich in diesem Kontext verwendet. Wenn du eine ganze Stunde mit deinen Brüdern und Schwestern verbringst und ihr miteinander redet und du erfährst dabei, dass der andere eine Not hat und du hast das Geld, um dieser Not zu begegnen, doch du gibst ihm das Geld nicht, dann habt ihr keine Gemeinschaft. Überleg dir das. Das Wort, das hier für Gemeinschaft verwendet wird, bedeutet außerdem auch Partnerschaft. Es besagt, dass wir miteinander verbundene Partner sind. Was bedeutet es also, wenn die Bibel sagt, dass wir lernen müssen, im Licht zu leben? Wenn wir weiterhin im reinen Licht leben, dann haben wir ungebrochene Gemeinschaft miteinander. Ich denke, das spricht von unserer Gemeinschaft mit Gott. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns ständig von aller Sünde, sagt Johannes. Ich möchte dich etwas fragen. Wenn du nicht im Licht wandelst, dann heißt das doch, dass du Bereiche der Finsternis in deinem Leben hast, die du bewusst versteckst, oder? Wisst ihr, das ist wirklich lustig. Wir versuchen, Dinge vor Gott zu verstecken, der Licht ist und alles sieht. Überleg dir das. Es macht noch nicht einmal Sinn, dass wir nicht wie offene Bücher vor Gott leben, wenn er doch alle Dinge sieht. Aber wir sind so programmiert, denn genau das tut die Religion. Wir führen ein Leben in der Verborgenheit. Was war das Erste, das Adam und Eva taten, als sie sündigten? Sie versteckten sich. Und das Zweite, was sie taten, war, sie kleideten sich selbst, um ihre eigene Nacktheit zu verstecken und ihre Scham zu bedecken. Seht ihr, Gott akzeptierte weder ihr Versteck, er rief sie aus ihrem Versteck heraus, noch akzeptierte er, dass sie die Konsequenzen ihres eigenen Problems gelöst hatten, dass sie nun nackt waren. Er hat sie bekleidet, er hat dafür gesorgt, dass sie vor ihm okay waren. Und im Grunde genommen sagt Johannes genau dasselbe. Hört zu, lebt im Licht vor Gott, das ist der einzige Weg, wie ihr ungebrochene Koinonia, also ungebrochene Gemeinschaft haben könnt. Und er sagt, das Blut Jesu ist es, das dich von all deiner Sünde reinigt. Du musst es nicht selbst tun. Seht ihr, wenn wir diese tiefe Sicherheit in unseren Herzen hätten, dass es nur eine Antwort auf Sünde gibt, und das ist das Blut Jesu, es gibt keine andere Lösung, dann würden wir nie versuchen, unsere Sünde zu verstecken. Wir würden nie versuchen, anderen zu erklären, warum wir das getan haben, was wir getan haben. Wir würden einfach sagen: Ja, ich habe es getan, aber ich bin so dankbar für das Blut Jesu. Aber seht ihr, weil die Kirche nicht glaubt, dass Gott so ist, handelt die Kirche so, wie sie glaubt, dass Gott ist. Schaut, was die Kirche tut. Sie verurteilt, kritisiert, greift an und deckt auf, weil sie glaubt, dass Gott genauso ist. Sie glaubt, dass Gott Licht ist, aber dass es dennoch ein kleines bisschen Finsternis in ihm gibt. Er wird so sauer auf dich, wenn er herausfindet, dass du gesündigt hast. Und er deckt das umgehend auf. Er wird dich umgehend beschämen und er wird allen zeigen, was du getan hast. Und weil die Kirche als Ganzes das über Gott glaubt, handelt sie genauso gegenüber ihren Brüdern und Schwestern. Wenn du diese ungebrochene Gemeinschaft, also vollkommene Partnerschaft mit Gott haben willst, und wenn du die Partnerschaft mit Gott auch erleben willst, dann musst du im puren Licht mit Gott leben. Du musst glauben, dass sein Blut die einzige Lösung ist, um dich perfekt und annehmbar vor Gott zu machen. Und dann beendet Johannes diesen ganzen Gedankengang auf eine wirklich wunderschöne Weise. In Vers 9 sagt er, doch wenn wir unsere Sünden frei heraus bekennen, sobald sein Licht sie aufdeckt, mir gefällt das so sehr, dann wird er treu sein und uns jedes Mal vergeben. Gott ist gerecht und vergibt unsere Sünden wegen Christus und er wird uns immer wieder von aller Ungerechtigkeit reinigen. Also schau, mir gefällt das wirklich sehr. Johannes sagt, wenn du deine Sünden frei heraus bekennst, sobald sein Licht sie aufdeckt, dann sagt er, das Wesen Gottes ist offenbar, er vergibt uns einfach und er wird uns auch weiterhin vergeben und weiterhin reinigen. Ist das nicht fantastisch? Schau, Gott als Licht möchte nicht, dass wir mit verborgenen Sünden leben, denn wenn wir das tun, wird die Gemeinschaft gebrochen sein. Gott sagt nicht, ah, du hast eine Sünde begangen, ich bin fertig mit dir. Nein, unsere Herzen geben uns nicht die Freiheit, diese wahre Gemeinschaft zu erleben und darin zu wandeln, denn unsere Herzen werden uns auf jeden Fall anklagen. Sieh nur, wie verdreht Religion ist und wie clever Religion gleichzeitig ist. Was ist der richtige biblische Weg, um mit Sünde umzugehen, wenn du gesündigt hast? Also falls, nicht wenn. Der richtige Weg ist, sie von seinem Licht aufdecken zu lassen. Das ist der richtige Umgang. Das heißt, der Gott, der Licht ist, will unsere Sünden immerzu aufdecken. Halt mal. Aber Reinhard, du hast doch gerade gesagt, dass Gott ein guter Gott ist. Wir haben das im ganzen Alten Testament gesehen. Das Blut des Lammes hat die Sünden bedeckt. Und jetzt sagst du, Gott will sie aufdecken? Ja, weißt du warum? Gott weiß, wie zerstörerisch Sünde in deinem Leben sein wird. Deshalb mag er es nicht, wenn wir Sünde in unserem Leben bedecken. Denn er weiß, dass sie uns am Ende zerstören wird. Aber bedenke dabei, wann immer Gott Sünde aufdeckt, deckt er sie auf, um zu erlösen. Wenn der Teufel Sünde aufdeckt, deckt er sie auf, um zu verdammen. Und normalerweise, wenn unsere Brüder und Schwestern sie aufdecken, dann decken sie diese ebenfalls auf, um zu verurteilen und anzuklagen. Denke darüber nach. Das Aufdecken ist also nicht das Problem. Das Problem ist das Motiv hinter dem Aufdecken. Was würde geschehen, wenn jeder einzelne Christ auf der ganzen Welt tatsächlich dieselbe Einstellung wie Gott haben würde? Licht, keine Finsternis. Und wann immer es aufgedeckte Sünde im Leben unserer Brüder und Schwestern gibt, werden wir stets alles tun, um Erlösung und keine Verdammnis zu bringen. Was würde passieren? Wir hätten tatsächlich ehrliche und herzliche Koinonia, echte, wahre Gemeinschaft. Und wir würden tatsächlich alle in einem wunderschönen Licht wandeln. Unsere Herzen würden uns nie verdammen, wenn wir vor Gott stehen. Wisst ihr, und das ist das Wichtige, viele Christen glauben, wenn ihre Sünde vor Gott aufgedeckt wird, dann werden sie verdammt. Aber das stimmt nicht. Der Teufel verdammt und auch das Herz des Menschen. Unser Herz verdammt uns. Johannes sagt uns das später in demselben Brief. Er sagt, wir haben keine Freiheit vor Gott, weil uns unsere Herzen verdammen. Eigentlich verdammt uns der Teufel gar nicht. Der Teufel klagt uns an. Wir müssen den Unterschied verstehen. Die Anklage kommt vom Teufel, aber die Verdammnis kommt aus unserem eigenen Herzen. Wenn wir nicht lernen, im Licht zu leben, dann leiden wir insbesondere unter Anklage und Verdammnis. Der Teufel wird uns anklagen und unser Herz wird uns anschließend verdammen. Denn das Herz sagt, das stimmt, ich habe das wirklich getan, ich habe das wirklich falsch gemacht. Deshalb müssen wir als Gemeinde lernen, diese Dinge in unserem Leben richtig umzusetzen. Es muss unser Herzenswunsch sein, dass Gott tatsächlich Licht in unser Leben bringt. Denn wenn Gott Licht in unser Leben bringt, dann ist seine Absicht vollkommen klar. Er möchte, dass du Sünde einfach frei bekennst und er möchte, dass du die Vergebung empfängst, die nur durch sein Blut kommt. Und er möchte, dass du gereinigt wirst. Das heißt, er will nicht, dass du weiterhin mit Schuld und Scham und Verdammnis lebst. Erinnere dich, es gibt keine Spur von Finsternis in Gott. Gott ist nicht derjenige, der sagt, oh, schau, ich habe Sünde aufgedeckt. Schau, was du getan hast. Schau doch, wie du das vermasselt hast. Nie, nie, niemals. Gott tut Folgendes. Er sagt, schau, ich muss etwas aufdecken, weil du dir dessen noch nicht einmal bewusst bist. Ich muss es dir wirklich zeigen. Und dann leuchtet er sein Licht in unser Herz und er zeigt es uns. Und was ist dann die normalste Reaktion des Menschen? Dieselbe Reaktion, die Adam und Eva im Garten Eden hatten. Rationalisieren, rechtfertigen, erklären, verstecken, sich besser darstellen und so weiter. Wisst ihr warum? Weil wir nicht glauben, dass es nur Licht im Wesen Gottes gibt. Adam und Eva haben so reagiert, weil sie nicht an die Güte Gottes glaubten. Der Teufel pflanzte Zweifel in ihre Herzen, damit sie den fantastischen und brillanten und wunderbaren Lichtcharakter Gottes hinterfragen würden. Als Adam und Eva die unfassbare Güte Gottes in Frage gestellt hatten, und ich kann euch das ganz leicht beweisen, wenn ihr ein paar Hinweise haben möchtet, dann geht zu 1. Mose 2,16 und dann zu 1. Mose 3. Und lest diese Abschnitte, ihr werdet herausfinden, dass der Teufel ganz strategisch Gedanken in das Herz von Eva gesät hat, die die Güte Gottes in Frage stellen. Wenn Adam und Eva die Güte Gottes nicht in Frage gestellt hätten, dann hätten sie sich nicht versteckt. Sie hätten gesagt, oh du meine Güte, wir haben es vermasselt, aber Gott ist so, so unendlich gut. Ich bin vollkommen überzeugt davon, dass Gott eine Lösung für unser Durcheinander finden wird. Ich garantiere dir, Gott wird mit einer Verheißung kommen, die uns Sieg über den Teufel bringt, dem wir gefolgt sind. Ich garantiere dir, Gott kommt mit einer Lösung. Aber sie haben das nicht geglaubt, deshalb haben sie sich versteckt. Und deshalb haben sie versucht, besser auszusehen. Und genau das tut die menschliche Natur bis heute. Erinnere dich, Sünde ist schwerwiegend, Sünde ist schrecklich, Sünde ist zerstörerisch. Aber Sünde ist nicht das eigentliche Problem, denn unser wunderbarer Jesus Christus hat sich darum gekümmert. Das Problem ist, dass wir in der Finsternis wandeln, obwohl wir eigentlich im Licht wandeln sollen. Das Problem ist, wenn Gott Sünde in unserem Leben aufdeckt, dann reagieren wir falsch. Das ist das wahre Problem, denn wir glauben nicht, dass er sie aufdeckt, um sie zu erlösen. Unser Herz glaubt, dass er sie aufdeckt, um uns in Schwierigkeiten zu bringen. Deshalb leben wir auf eine Weise, wie wir nicht leben sollen. Weil wir glauben, dass es Spuren von Finsternis in Gott gibt. Deshalb, Leute, lasst uns diesen religiösen Glauben abweisen. Lasst uns unsere Brüder und Schwestern und uns selbst in eine fantastische Freiheit hineinbringen, indem wir unser Leben im Licht leben, im puren und vollkommenen Licht. Dann werden wir als Licht leben, wie wir gestern gelernt haben. Gott sagte, es werde Licht. Doch in Wirklichkeit sagte Gott, ich bin Licht und es war Licht. Es hat sich manifestiert und das hat sich nie geändert. Seine vollkommene Reinheit zeigt einen vollkommen guten Charakter. Er will immer Erlösung bringen. Aber er kann nur dann Erlösung bringen, wenn wir uns entscheiden, ebenfalls im Licht zu leben. Also Leute, wenn ihr nicht von ganzem Herzen an seine fantastische Güte geglaubt habt und daran, dass es keine Spur von Finsternis in ihm gibt, dann bringt das bitte in Ordnung. Bittet den Heiligen Geist, all diese religiösen Glaubenssätze in euren Herzen zu entfernen und lernt, einen Lebensstil zu entwickeln, durch den ihr sein Leben wahrhaftig teilen könnt. Und das ist Licht. Lasst uns als Kinder des Lichts wandeln, damit diese Welt einen Gott sieht, der tatsächlich so ist, wie wir sagen, dass er ist. Gut und nur gut. Leute, ich danke euch so sehr. Gestern habe ich euch etwas Falsches gesagt. Ich habe gesagt, dass es nächste Woche keine Lives gibt. Das stimmt tatsächlich. Aber dann habe ich gesagt, dass in der darauffolgenden Woche am Mittwoch und am Donnerstag ein Live stattfinden wird. Aber das wird nicht so sein, denn am Donnerstag muss ich schon früh zum Flughafen fahren. Deshalb kann ich kein Live machen. Und es macht keinen Sinn, nur an einem Tag ein Live zu machen. Deshalb werden wir 2 Wochen lang keine Lives haben. Dann werden wir zurück sein. Danke, dass ihr immer hier seid. Gebt die Güte und die gute Nachricht weiter, dass Gott Licht ist und keine Spur von Finsternis in ihm ist. Alle guten und vollkommenen Gaben kommen von ihm. Er ist der Vater des Lichts. Und all der Müll kommt vom Teufel oder aus unserem eigenen Herzen. Also beschuldigt Gott nicht dafür. Danke, Leute. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Danke fürs Zuhören.